Cinéma Invisible, unsichtbares Kino, neue Jazz-CDs aus Frankreich, vorgestellt von Karl Lippegaus. Für eine Hommage an Paul Auster, einen seiner Lieblingsschriftsteller, ließ der in Paris lebende Pianist Stefan Olivar den Zufall spielen und seinen Assoziationen über die Geschichten des New Yorker Autors freien Lauf. Dafür entmottete Olivar, Nomen est Omen, sogar eine kleine Olivetti-Schreibmaschine. Seine Balladen folgen Austers Gängen durch New York, vom Spaziergang über das Verlaufen in unbekannten Vierteln bis zur Flucht. Der Spur der Wörter folgen die Spuren der Töne, das aber nur als kurze Einstimmung. Später mehr von Stefan Olivar und dann zu seinem neuesten Album Cinéma Invisible. Nach den Anfangsbuchstaben ihrer Herkunftsländer benannte sich die Gruppe 3MA. Die Musiker kommen aus Mali, Marokko und Madagaskar. Thank you. Der ungarische Staatschef Viktor Orbán meinte unlängst zum Thema Migration, Zitat, wir wollen nicht, dass unsere Farbe mit anderen vermischt wird. Der UN-Hochkommissar Said Raad al-Hussein nannte den Rechtspopulisten aus Budapest daraufhin einen Rassisten. Auch uns, die wir den Jazz als Teil unserer geistigen Nahrung brauchen, muss Orbáns Satz erzürnen. Wie hat Che Guevara einmal gesagt, wir sind ein bunt gemischtes Ganzes. Ein wunderbares Beispiel dafür ist dieses nach 10 Jahren zweite Album von drei großen Virtuosen aus Mali, Marokko und Madagaskar. Rajeri auf der Valia, einer großen horizontal gespielten Bambusharfe, Balake Sisoko mit seiner Kora, einer 21-seitigen Harfe aus Westafrika und zwischen ihnen vermittelnd Driss El Maloumi am Oud, dem Sultan der arabischen Musik. Thank you. Noch einmal dieses wunderbare Instrument aus Westafrika, die Kora, hier gespielt von Djeli Moussa Djavara aus Guinea, der vor 16 Jahren mit zwei Freunden aus dem Senegal das weltweit einmalige Kora-Jazz-Trio formierte. 2003 erschien ihr erstes Album und soeben kam in Frankreich ihre vierte CD heraus. Der Altsaxophonist und Komponist, den wir jetzt hören, wurde 1974 in der alten bretonischen Stadt Quimper geboren. Wer jedoch in seiner Musik nach bretonischen Wurzeln sucht, muss lange suchen. Es gibt sie unterschwellig. Anklänge an Harfe, Bombarde und Dudelsack. Aber er hat sie gut versteckt und kunstvoll verwoben mit etwas sehr Eigenes, das den unbedingten Willen nach Modernität zeigt. Hier ist Alban Darche, der heute in Nantes lebt, mit seinem neuen Album The Atomic Flanflans. Daraus hören wir L'oiseau qu'on voit chante sa plainte. Der Vogel, den man sieht, singt seine Klage. Thank you. Alban d'Arche und seine Gruppe L'Orphicube aus Westfrankreich. Ihr neues Album heißt The Atomic Flanflans. Béla Bartók hat Jazzmusiker seit mehreren Generationen fasziniert und immer wieder inspiriert. Doch bedurfte es des Enthusiasmus eines noch jungen Trios aus Budapest und Paris, um die Folk-Inspirationen und harmonischen Innovationen Bartóks in ein neues Licht zu tauchen. Wunderbar aufgeraut ist der Sound dieses Trios, überhaupt nicht gepflegt und geglättet, eher robust. Und sie haben sich vor allem Stücke aus Bartóks großem Werk Mikrokosmos ausgesucht. Ein riesiges Klavierwerk, an dem er viele Jahre lang schrieb, um einen ständig steigenden Schwierigkeitsgrad in dieses Werk einzubauen. Wir hören aber den Opener des Albums Bartók Impressions, Reflection on New Year's Greeting Nummer 4 aus den 44 Duos für Violine. Es spielen Matyas Csandai, einer der besten ungarischen Jazzbassisten, der heute in Paris lebt, Matthias Lévy, ein französischer Geiger, der bei Didier Lockwood studiert hat, und am Cimbalom Miklós Lukács. Thank you. Instrument, das man viel zu selten im Jazz hört, das Zimbalon, meisterhaft gespielt von Miklos Lukas aus Budapest. Die Platte heißt Bartok Impressions und entstand mit Matthias Chandai Bass und dem französischen Geiger Matthias Lévy. Joseph Dumoulin ist ein belgischer Pianist und Komponist, der in Saint-Denis bei Paris lebt und eine neue Gruppe hat mit der Flötistin Sylvaine Hilary und dem Bassisten Bruno Chevillon. Dumoulin sagt mir in einem Interview in einem Café in Paris über seine Vorgehensweise, es sei, Zitat, ein Learning by Doing, il faut le faire, man muss sich da hinein vertiefen, mit einer Liebe für die Gefahr und das Risiko. Man muss ein Selbstvertrauen als Musiker entwickeln, da spielen viele Dinge eine Rolle. Es sollte dazugehören, dass man sich mit einem Resultat abfindet, das man selbst nicht immer direkt versteht. Für mich, sagt Dumoulin, ist das etwas sehr Wichtiges. Ich habe mit den Jahren gelernt, das überhaupt zu begreifen. Vor allem, wenn man beginnt, etwas Erfolg zu haben, nicht in einem ökonomischen oder gesellschaftlichen Sinne, sondern für sich selbst. Wenn deutlich wird, dass das Improvisieren zu etwas hinführt, hat man ein Interesse daran, diesen Weg auch weiterzugehen. Die Platte heißt Führer für Anfänger in Tauchen und Fliegen, A Beginner's Guide to Diving and Flying. Daraus hören wir Joseph Dumoulins Little Lemon. Thank you. Wie kommt es, dass man diese Alchemie der Klänge auf unzähligen anderen neuen Jazzplatten lange und vergeblich suchen muss? Es ist fast, als würden Sie hier den Chamber Jazz neu erfinden, mit oft simplen Mitteln, die spontan eingesetzt werden. Es geht jetzt um eine Hommage an Francis Poulenc, 1899 bis 1963, von drei Künstlern aus Frankreich und der Schweiz. Wir hören den Beitrag von Matthias Röck, vormals Gründer und Leiter des Vienna Art Orchestra, dem wir ein interessantes Satie-Projekt verdanken. Unter dem Einfluss Erik Satie's gründete Poulenc einst die Gruppe Les Six. Man kommt nie an ein Ende mit Paris und die Erinnerung eines jeden, der dort gelebt hat, ist unterschiedlich von einer Person zur anderen. Paris war immer die Mühe wert und man bekam immer etwas zurück für das, was du ihr gabst. Wenn du das Glück hattest, in Paris als junger Mann gelebt zu haben, bleibt es in dir für den Rest deines Lebens, denn Paris ist ein Fest fürs Leben, schrieb Ernest Hemingway über das Paris der 20er Jahre. Stefan Oliva kommt auch aus Paris und improvisierte allerdings eines Nachts in einem Studio in der Provence 5 Stunden lang völlig frei über das Thema Kino. Daraus entstand ein erstaunliches neues Album. Es heißt Cinema Invisible, unsichtbares Kino. Thank you. Stefan Oliva und sein neues Album Cinema Invisible. Während die Künstler im Westen nur mit spitzer Zunge und mit großer Zurückhaltung ihre Vorgänger und Zeitgenossen zitieren, wobei sie häufig auf romantische Weise eine Autoinspiration betonen, zählen die Jazzmusiker oft lange Reihen von Namen auf von ihnen bevorzugte Künstler, die ihnen vorangegangen sind. Der Jazzmusiker hat keine Probleme damit, sich selbst zu feiern. Er tut es mit Freuden und erinnert dabei an die Insignien der Schönheit, der Inspiration und den Mut, die seine Existenz geprägt haben. Er bezeugt seine Solidarität mit anderen Künstlern und pocht auf seine Fähigkeit, das Leben selbst zu feiern. Diese wunderbaren Sätze habe ich einem Buch von dem französischen Soziologen Claude Jacquelet entnommen. Es heißt L'Interview, Artiste et Intellectuel face au Journaliste, wo er besonders die Jazzmusiker erwähnt. Warum erzähle ich das? Für die letzte Platte ist es vielleicht interessant. Der Pianist Bruno Angelini aus Paris feiert seinen verstorbenen britischen Kollegen John Taylor mit einem außergewöhnlichen neuen Album. Es heißt Open Land. 2015 starb John Taylor während eines Konzerts in einem Dorf in Westfrankreich, in Segré, an den Ufern der Loire. Hören Sie hier schon Open Land von Bruno Angelini, Klavier, Régis Huby, Bratsche, Claude Chamichon, Kontrabass und Edouard Perrault, Drums. Cinema Invisible, neue Jazz-CDs aus Frankreich, vorgestellt von Karl Lippekaus.